schmerzendere Hymnen, ein deutsches Fühlen noch laut. Da wird es Zeit zu begründen, die Tat, die die Zukunft erbaut. Gib nach langem Missgeschick unserem Land die Freude, als nicht bezahlte Zukunft weg mit lang vergangenen Leide. Volk sah so viel Trauer, gab sein Opfer im Krieg. Doch der Sieg war nie von Dauer, ewig es am Boden liegt. Gib nach langem Missgeschick unserem Land die Freude, als nicht bezahlt der Zukunft blick mit lang vergangenem Leide. Doch es muss auch mal erleben, dass es mehr als Leid gibt. Daher lasst uns dafür streben, dass er ewig hätte sieht. Gib nach langem Missgeschick unserem Land die Freude, als nicht bezahlt der Zukunft Glück mit lang vergangenen Leide. Nach langem Missgeschick unserem Land die Freude, als nicht bezahlt der Zukunft mit lang vergangenem Leiden.